blitzt mir ins Gesicht. Ich stehe auf den Felsen und spüre die Gicht. Ich fühle das Schicksal in seinen Lauf. Ich schließe die Augen und warte drauf. Ich sehe Drachenschiffe am Horizont. Das endlose Warten wird nun belohnt. Asgards Helden, Odins Krieger, auf einem Drachenschiff sehen wir uns wieder. Ich sehe Drachenschiffe am Horizont. Das endlose Warten wird nun belohnt. Aus Asgard kommt ein Drachenschiff. Ich schließe die Augen und es nimmt mich mit. Wir sind Invasoren im eigenen Land. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Unsere Feinde sind alle, die nicht begreifen. Unsere Freunde die Sterne, nach denen wir greifen. Ich sehe Drachenschiffe am Horizont. Das endlose Warten wird nun belohnt. Asgards Helden, Odins Krieger, auf einem Drachenschiff sehen wir uns wieder. Schiffe am Horizont, das endlose Warten wird nun belohnt. Als Asgard kommt ein Drachenschiff, ich schließe die Augen und es nimmt mich mit. Invasoren im eigenen Land. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Unsere Feinde sind alle, die nicht begreifen. Unsere Freunde die Sterne, nach denen wir greifen. Ich sehe Drachenschiffe am Horizont. Das endlose Warten wird nun belohnt. Aus Asgard kommt ein Drachenschiff und ich schließe die Augen.